Byte FM. Es ist 5 Uhr. Ihr hört den Standard auf Byte FM mit Niklas Holle und in der heutigen Ausgabe wollen wir uns mit einigen ausgewählten Aufnahmen aus dem Riverside-Katalog beschäftigen. Riverside war ein New Yorker Label, das Anfang der 50er Jahre gegründet wurde und ab Mitte der 50er Jahre mit dem Künstler Thelonious Monk zu einem prägenden Label im Jazz wurde. Doch mehr dazu gleich, jetzt erstmal Thelonious Monk mit einem Duke Ellington Stück. Thank you. I Let a Song Go Out of My Heart, interpretiert von Thelonious Monk. Zu finden auf der LP Thelonious Monk Plays Duke Ellington, das im Dezember 1955 auf dem Label Riverside erschien. Und damit noch einmal herzlich willkommen zum Standard auf Byte FM. Und mit einigen ausgewählten Aufnahmen aus dem Riverside-Katalog werden wir uns in dieser Stunde verausgaben. Bevor Monk hier ertönte, hatte ich angedeutet, dass Monk eine wichtige Rolle für Riverside spielte. Denn 1955 wurde Monk für das Label unter Vertrag genommen und avancierte dadurch zu einem wichtigen Label, das sich mit zeitgenössischen Jazz-Themen befasste. In den darauffolgenden Jahren veröffentlichten große Namen wie Sonny Rollins, Cannonball Adderley, Bill Evans, Kenny Drew, Wynton Kelly, Max Roach und Benny Golson auf Riverside. Letzteren, also Benny Golson, hören wir mit der Nummer Are You Real? The Byte FM. I didn't know what time it was, then I met you. Oh, what a lovely time it was, how sublime it was too. I didn't know what day it was, you held my hand. Warm like the month of May it was, and I'll say it was grand, grand to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, feel your touch, hear your voice, say I'm all your own. I didn't know what year it was, life was no prize. I wanted love and here it was, shining out of your eyes. I'm wise and I know what time it is now. So grand to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, feel your touch, hear your voice say, I'm all your own. I didn't know what year it was, life was no prize. I wanted love and here it was, shining out of your eyes. I'm wise and I know what time it is now. Ihr hört den Standard auf Byte FM und in dieser Stunde hören wir einige ausgewählte Riverside-Aufnahmen aus dem Katalog Mitte der 50er bis Ende der 50er Jahre. I Didn't Know What Time It Was, vorgetragen vom Don Elliott Quartet und dem Sänger Marty Bell. Leichte Kost aus dem Jahre 56, die Riverside hier veröffentlichte. Das Kenny Drew Trio nahm sich 1957 die Musikstücke aus dem Musical Pal Joey vor, die seinerzeit von dem Schreiberduo Rodgers und Hart geschrieben wurden. Der Produzent Orrin Keepnews konnte Monk schon dazu überreden, ein Ellington-Album zu machen. Und so ist es vielleicht auch bei Kenny Drews Album zu verstehen. Keepnews ging es darum, ein Album mit Monk zu machen, auf dem bekanntere Stücke von Monk interpretiert wurden, sodass Monk auch einem größeren Publikum zugänglich gemacht werden konnte, beziehungsweise das größere Publikum auch mitziehen konnte. Ein solcher Ansatz und ein solcher Versuch muss nicht zwingend schaden. Das konnte bei Monk schon unter Beweis gestellt werden. Aber auch hier bei Kenny Drew mit der LP Pal Joey zeigt sich, dass Keepnews Ansatz durchaus ein ziemlich smarter war. Hier das Kenny Drew Trio mit Bewitched, Bothered and Bewildered. Thank you. Bewitched, Bothered and Bewildered, vorgestellt vom Kenny Drew Trio. Was für eine wunderschöne Interpretation, die hier dokumentiert wurde. Via Riverside wurde der Langspieler Pearl Joey 1958 veröffentlicht. 1957 stieß auch der Saxophonist Sonny Rollins zum Label Riverside dazu und feierte sein Labeldebüt mit The Sound of Sonny. Die Besetzung variiert ein wenig beim Bass, mal ist es Paul Chambers und mal ist es Percy Heath, der für die tiefen Klänge verantwortlich war. Sonny Clark war für die Tasten zuständig und Roy Haynes für die Drums. Sonny Rollins mit Toot Toot Tootsie Goodbye. Thank you. FM. Me and you got to get together, honey. Me and you gotta have love. I planned a lot, you name the spot. Well, can't you see? It's gotta be me and you. Got to have a lot of money if there's three heavens above. Me and you fit like a glove, babe. Me and you in love. It's gotta be me and you. Gotta have a lot of money if there's three heavens above. Me and you fit like a glove, babe. Me and you in love. Me and you in love. Ihr hört den Standard auf Byte FM und in dieser Stunde hören wir einige ausgewählte Riverside-Aufnahmen aus dem Katalog Mitte der 50er bis Ende der 50er Jahre. Zu hören waren hier noch einmal die beiden Don Elliott und Marty Bell. Wir hatten vorhin schon von ihnen Leichte Kost gehört. Ich sage das hier etwas despektierlich, aber es ist ganz schön. Aber zugegebenermaßen eine kurze Nummer, die man so ganz angenehm dazwischen schieben kann. Me and You, so der Titel, zu finden auf dem Album The Voice of Marty Bell, The Quartet of Don Elliott. Auch Cannonball Adderley reihte sich zu den Riverside-KünstlerInnen dazu. Seine zweite Veröffentlichung auf Riverside war mit dem Vibraphonisten Milt Jackson und heißt Things Are Getting Better. Art Blakey an den Drums, Percy Heath am Bass und Wynton Kelly an den Tasten. Das Titelstück. Thank you. Das Titelstück aus der Things Are Getting Better LP. Davor hatte ich die Besetzung der Aufnahme vorgestellt und an den Tasten fiel der Name Wynton Kelly. 1958 erschien auf Riverside das Piano-Album von ihm. Darauf ist aber nicht nur das Piano zu hören, sondern auch Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug. Daraus das Stück Don't Explain. Thank you. Ihr den Standard auf Byte FM und der Trompeter Kenny Dorham trug der Tatsache Rechnung, dass wir uns aktuell in der herbstlichen Jahreszeit befinden. Beziehungsweise ich habe den Titel mit dieser billigen Begründung ausgewählt. Es gibt aber zwei wichtige Sachen, die dazu erwähnt werden sollten. Erstens handelt es sich hier auch um eine Aufnahme aus dem Riverside-Katalog. Und zweitens ist die Aufnahme auch interessant, weil hier der Trompeter Dorham auch als Sänger in Erscheinung tritt. Max Roach veröffentlichte auch via Riverside und aus dem Langspieler Deeds, Not Words, hier das Titelstück. Thank you. Deeds Not Words, ein Album von Max Roach, das via Riverside veröffentlicht wurde. Das war der Standard auf ByteFM mit einer Ausgabe zum Jazz-Label Riverside. Vielen Dank für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem anschließenden Programm hier auf ByteFM. Zum Abschied gibt es noch eine Aufnahme von Julian Adderley und seinem Quintett. Dabei handelt es sich um das erste Album, welches er für das Label Riverside aufnahm. Der Titel der LP lautet Portrait of Cannonball und wir gönnen uns daraus das Stück Minority. Sollte dann noch etwas Zeit sein, hören wir uns von Thelonious Monk und seinem Quartett die Nummer Let's Cool One an. Tschüss und auf Wiederhören, sagt Niklas Holle.